Der Bezirk Nord Pyongan in der TVRK unterstützt voll Energie den Wiederaufbau der Katastrophengebiete im Norden des Bezirkes Nordhamgyong als Hauptrichtung des 200-Tage-Kampfes. Die Mitarbeiter der Organe der Bezirksebene wie des Volkskomitees und der Verwaltung für Post- und Fernmeldewesen mobilisierten maximal die Reserven und Möglichkeiten und schickten den Bewohnern der Überschwemmungsgebiete zahlreiche Hilfsgüter. Das Vereinigte Maschinenwerk Ragon produzierte in einer kurzen Zeit viele hydraulische Bagger, die sofort nach dem Norden transportiert wurden. Die Chemiefabrik Ponghwa beschleunigte die Produktion von ein paar tausend Stück Lebensbedarfsartikeln von 20 Sorten wie Wattejacken, Wolldecken und Geschirren und stellte sie den Hochwasseropfern zur Verfügung. Die Mitarbeiter der Bezirksverwaltung für Fischerei und die Belegschaften der unterstellten Betriebe halfen den Betroffenen der Katastrophe mit Baumaterialien, Nahrungsmitteln, Kleidern, Schuhen und Schulartikeln. Die Stadt Sinuiju und der Kreis Tongnim sowie weitere Städte und Kreise nehmen aktiv an der Unterstützung der Schadenbeseitigung teil. Die Funktionäre und Arbeiter der Stadteisenbahnverwaltung Sinuiju steigern ununterbrochen die Tagestransportleistung und verstärken dabei auch ihre materielle Hilfe.